Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums schlägt daher eine unabhängige Institution vor, die entscheidet, ob Projekte als Investitionen zu werten sind. Auch könne gesetzlich geregelt werden, dass der Staat eine bestimmte Mindestsumme für Investitionen ausgeben muss. All diese Veränderungen der Schuldenbremse seien aber nur sinnvoll, wenn ausgeschlossen werden könne, dass der Staat mit dem geliehenen Geld konsumtive Ausgaben finanziert und zukünftige Generationen deshalb nur Schulden erben, anstatt Werte wie Brücken, gute Schulen und ein saniertes Schienennetz. Ob das möglich ist und angestrebt werden sollte, ist im Beirat umstritten. In dieser komplexen Gemengelage hat die Ampel einen Mittelweg gefunden. Sie will die Schuldenbremse wieder scharf schalten und keine goldene Regel ins Grundgesetz schreiben, um mehr Schulden für Investitionen zu erlauben. Dennoch möchte sie mehr Schulden machen, als es die Bremse erlaubt. Mit Sondervermögen, also Schuldentöpfen neben dem Bundeshaushalt, nach dem Beispiel der 100 Milliarden, die die Ampel in die Bundeswehr investieren möchte. Nach dem Motto, was für die Modernisierung der Truppe funktioniert, das müsste doch auch für andere Infrastruktur machbar sein. Schuldenbremsen plus Schattenhaushalte, das ist ein kreativer, manche würden sagen unehrlicher Weg. Doch das Ziel, das die Ampel damit erreichen will, teilen viele. Der Staat darf massiv Schulden machen, aber nur, um tatsächlich Investitionen in Infrastruktur zu bezahlen. Diese Zweckbindung kann über Schattenhaushalte erreicht werden, deren Geld für klar definierte Aufgaben reserviert werden darf. Dieses Vorgehen erreiche im Kern seinen Zweck, so die Ökonomin Monika Schnitzer, nämlich die schnelle Finanzierung von notwendigen Zukunftsinvestitionen über Schulden. Allerdings komme dieser pragmatische Weg zu einem hohen Preis. Die Öffentlichkeit büße Kontrolle ein und bekomme das Gefühl, es werde getrickst. Besser, aber nicht so schnell umzusetzen, wäre die Einrichtung von Investitionsfördergesellschaften oder die Einführung einer modifizierten, goldenen Regel für Nettoinvestitionen. Investitionsfördergesellschaften, so die Idee, würden Gelder aus dem Bundeshaushalt an die Länder verteilen. Stetig und unabhängig von der Konjunktur, aber eben nur für Investitionen. Wer definiert das? Wer kontrolliert das? Der Bund, weil er das Geld gibt? Die Länder, weil sie das Geld ausgeben? Ein Konstrukt mit eigenen Nebenwirkungen, aber besser kontrollierbar als die aktuellen Schattenhaushalte. Schwerer noch als die Sorge um die demokratische Kontrolle der Schattenhaushalte wiegen die verfassungsrechtlichen Bedenken. Zwar wurde das Sondervermögen für die Bundeswehr mit den Stimmen der Ampel, aber auch der Unionsfraktion eigens im Grundgesetz verankert. Daher muss sich die Ampel hier keine Sorgen machen, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Weg zur Finanzierung der Bundeswehrsanierung am Ende kippen könnte. Doch wie steht es mit anderen möglichen Sondervermögen, die ja ganz offen dazu dienen, die im Grundgesetz geregelte Schuldenbremse zu umgehen? Wir dürfen gespannt sein, ob sich in Karlsruhe eine Mehrheit finden wird, solche Hintertüren zu vernageln. Dann würde die Schuldenbremse in aller Härte zuschlagen. Mit verheerenden Folgen für die Infrastruktur in Deutschland. Was tun? Die Schuldenbremse hat die Infrastrukturmisere also zumindest nicht eindeutig verursacht. Und ob sie gegenwärtig nötige Sanierungen verhindert, ist unklar. Immerhin gibt es Umgehungsmechanismen, so wackelig sie aus rechtlicher Perspektive auch sein mögen. Sicher scheint jedenfalls, dass die Bremse in näherer Zukunft nicht prinzipiell in Frage gestellt wird. Denn dazu bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, die angesichts der Sympathien für die Schuldenbremse bei Union und FDP derzeit unerreichbar sein dürfte. Wenn die Schuldenbremse also politisch gesehen keine Baustelle ist, auf der sich kurzfristig etwas reparieren lässt, was sind dann die Hebel, die sich lohnen könnten?